Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen, aber Allah besteht darauf, sein Licht doch zu vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist.